16. Kapitel. Der Doktor setzt die Erzählung fort, wie das Schiff aufgegeben wurde. Es war ungefähr 2:30 Uhr, 3 Glasen, wie die Schiffer sagen, als die beiden Boote von der Hispaniola an Land fuhren. Der Kapitän, der Squire und ich besprachen den Stand der Dinge in der Kajüte. Wäre nur eine Mütze voll Wind da gewesen, so wären wir über die 6 Meuterer hergefallen, die man bei uns an Bord gelassen hatte, hätten die Kabel gekappt und wären in See gegangen. Aber es fehlte uns gänzlich an Wind, und um unsere Hilflosigkeit noch zu vermehren, kam Hunter in die Kajüte herunter und brachte die Nachricht, Jim Hawkins sei heimlich in eins der Boote geschlüpft und mit den übrigen an Land gefahren. Wir zweifelten keinen Augenblick an Jim Hawkins, aber wir waren wegen seiner Sicherheit besorgt. Bei der Gemütsverfassung, in der die Leute sich befanden, war es ziemlich wahrscheinlich, dass wir den Jungen niemals wiedersehen würden. Wir liefen auf Deck. Das Pech war in den Fugen geschmolzen und warf Blasen. Der faulige Geruch in der Luft machte mir übel. Wenn es jemals irgendwo nach Fieber und Ruhe gerochen hatte, so war es auf diesem schrecklichen Ankerplatz. Die 6 Schurken saßen auf dem Vorderdeck unter einem Segel und schimpften. Am Land sahen wir die Gigs festmachen, dicht an der Stelle, wo der Fluss mündet. In jedem Boot saß ein Mann, der eine pfiff den Lilla Bulero. Dieses tatenlose Warten fiel auf die Nerven und es wurde beschlossen, dass Hunter und ich in der Jolle an Land gehen sollten, um Kundschaft einzuziehen. Die Boote der Meuterer waren weiter abwärts nach rechts zugelandet, aber Hunter und ich ruderten scharf geradeaus in der Richtung auf die Stelle, wo nach der Karte das Pfahlschanzwerk sich befinden musste. Die beiden Matrosen, die als Wachen an den Booten zurückgeblieben waren, schienen verdutzt zu sein, als wir plötzlich auftauchten. Das Lilla Bulero-Pfeifen hörte auf und ich konnte sehen, wie die beiden sich darüber stritten, was sie tun sollten. Wären sie zu Silver gegangen, um ihm Meldung zu machen, so wäre vielleicht alles ganz anders gekommen, aber sie hatten vermutlich ihre Befehle und beschlossen daher, ruhig sitzen zu bleiben und sich wieder mit Lilla Bulero zu unterhalten. Das Ufer machte einen kleinen Vorsprung und ich steuerte so, dass ich diesen zwischen uns und die beiden Leute brachte. Wir waren noch nicht gelandet, da hatten wir schon die Gigs aus dem Gesicht verloren. Ich sprang an Land und rannte so schnell, wie ich es bei der Hitze wagen konnte. Der Kühlung wegen hatte ich mir ein großes seidenes Taschentuch unter meinen Hut gelegt. Ein paar gespannte Pistolen hielt ich vorsichtshalber schussfertig. Ich hatte kaum 100 Schritte gemacht, da traf ich auf das Pfahlwerk. Dieses war folgendermaßen beschaffen. Eine Süßwasserquelle entsprang dicht hinter dem Gipfel eines kleinen Hügels. Auf diesem Hügel hatten die Piraten ein starkes Blockhaus erbaut, das auch die Quelle mit einschloss. Es war so groß, dass es im Notfall ungefähr 40 Mann fassen konnte und war auf allen Seiten mit Schießscharten für Musketen versehen. Rund um das Blockhaus herum hatten sie einen großen Platz von Bäumen klargemacht und dann die Befestigung durch ein 6 Fuß hohes Pfahlwerk ohne eine Tür oder sonstige Öffnung vervollständigt. Es war zu stark, um es ohne Zeitverlust und Arbeit zu zerstören, und zugleich standen die Pfähle zu weit auseinander, um etwaigen Belagerern Deckung zu gewähren. Die Leute im Blockhaus hatten sie vor ihren Gewehren. Sie standen ruhig in Deckung und schossen die anderen wie Rebhühner ab. Alles, was sie brauchten, war gutes Wachehalten und Proviant, denn wenn sie nicht vollständig überrumpelt wurden, konnten sie ihre Festung gegen ein Regiment verteidigen.